Auf der Baustelle der Straße Ryumyong in Pyongyang, wo der 200-Tage-Kampf der Treue voller Energie durchgeführt wird, wurde am 30. Juli der Skelettbau des 70-stöckigen Hochhauses, des höchsten Bauobjektes, vollendet. Mit dem gingen die Skelettbauarbeiten für Dutzende hoch- und mehrstöckige Häuser in gut 3 Monaten zu Ende.